Deutschlandfunk. Interview. Die Lehrerin und Buchautorin Lamia Kadour hat sich einen Namen gemacht in Deutschland als Islamexpertin und als Vermittlerin in einer Islamdebatte, die bei uns immer hitziger geführt wird. Sie gilt als eins der Gesichter eines liberalen, modernen Islam, aber sie bekommt seit Wochen Mengen von Hass-E-Mails und sogar Morddrohungen. Gestern hat sie sich deshalb vom Schuldienst beurlauben lassen. Sie hat das auf Facebook öffentlich gemacht. Wir wollen das jetzt etwas genauer besprechen. Schönen guten Morgen, Frau Kadour. Guten Morgen, Herr Armbruster. Frau Kadour, was genau ist da bei Ihnen passiert in den letzten Wochen? Ja, es ist ja schon länger abzusehen gewesen, beziehungsweise es ist auch schon länger so, dass ich seit, also wirklich gefühlt bestimmt 3, 4, 5 Jahren diese Art von E-Mails bekomme, die wirklich voll von Hass sind. Geballt und massiv ist das ungefähr seit einer Woche geworden, seitdem das Buch quasi erschienen ist und die ersten Vorabdrucke. Seitdem gibt es bei bestimmten Menschen in unserem Land scheinbar gar kein Halten mehr, überhaupt nicht. Aus welcher Ecke kommen diese Hass-E-Mails? Eindeutig aus, ja, naja, ich kann nicht sagen, dass das Rechtsextreme sind, also, da würde ich ja selbst drüber spekulieren, aber es ist schon ziemlich offensichtlich, dass das eher Menschen sind, die rechten Kreisen zuzuordnen sind. Mhm. Und was genau schreiben die Ihnen? Ja, in der Regel das, was eben in diesen verkürzten Vorabdrucken dann leider eben doch verkürzt sozusagen wiedergegeben wird, wenn ich beispielsweise fordere, dass auch die Mehrheitsgesellschaft, also auch wir Deutschen, wenn wir ein Einwanderungsland sind, auch eine Bringschuld haben für die Integration von Menschen sozusagen. Da gehen die schon alle auf die Barrikaden, wie ich mich dann trauen würde, von Bringschuld zu sprechen, wir Muslime, dann werde ich nur noch als Muslimin gesehen, dann kommt wieder diese Debatte hoch oder dieser Diskurs, wir Muslime müssten uns hier anpassen, da ist überhaupt nicht von Bringschuld die Rede. Oder wenn ich sage, wir müssen über ein neues deutsches Wir verhandeln und am besten mit allen Bevölkerungsgruppen und selbstverständlich auch mit der Mehrheit, das ist ja klar, dann bekomme ich einen Hass, eine Hasswelle zu spüren, wie ich es wage, als Ausländerin meinen Mund aufzumachen und den Deutschen diktieren wollen würde, welche Identität die hier sich zuzuschreiben hätten. Erstens habe ich das nie gesagt und wenn man das mal lesen würde, dieses Buch, dann würde man auch, glaube ich, schnell merken, dass es da sehr viel differenzierter rangeht. Aber es sind immer eben diese platten Dinge, diese verkürzten Darstellungen, die man eben nutzt, um noch mehr Stimmung zu machen. Übel wirklich eine Sache noch dazu hinkommt, ist, dass eben Intellektuellen in unserem Land, also auch angesehene Journalisten beispielsweise, wie Hendrik M. Broder, ich benenne ihn jetzt mal, mit dafür sorgen, dass die Stimmung weiter aufgeheizt wird, auch gegen meine Person. Ich sehe das daran, dass ich inzwischen auch Massen von E-Mails bekomme, die alle auf diesen Mann, auch auf seine Texte verlinken und mir natürlich deshalb auch klar wird, woher denn das Ganze kommt. Mhm. Sie haben jetzt schon am Anfang gesagt, diese Ablehnung, solche E-Mails bekommen Sie seit Jahren, aber da hat sich in den letzten Wochen etwas gehäuft. Liegt das jetzt wirklich nur an Ihrem aktuellen Buch, in dem Sie sich ja mit Fremdenhass in Deutschland auseinandersetzen, oder sehen Sie da noch eine andere Entwicklung in Deutschland? Das hat natürlich eine lange Genese. Ich meine, ich habe 15 Jahre lang, wenn ich das so sagen darf, auf die muslimische Community geguckt, vieles kritisiert. Ich habe auch nicht zuletzt deshalb auch den liberal-islamischen Bund mitgegründet, um auch dem Islam auch mal ein anderes Gesicht zu verleihen, um dieses Spektrum des Islams auch mal aufzeigen zu können. Es ist nicht so, dass ich nicht schon längst in die Minderheit geguckt habe und da auch kritisiert habe. Aber ich wage es nun einmal nach 15 Jahren, meinen Blick mal auf die andere Seite zu werfen und zu sagen, also da gibt es auf der Mehrheitsseite ebenfalls Defizite. Das heißt, es ist ein Prozess und ich muss sagen, die Stimmung, die wir im Moment haben, also das politische Framing, dass die AfD so viel Zulauf erhält, dass Pegida, ne, das war ja letztes Jahr, vorletztes Jahr so aktuell, das passt natürlich ganz gut. Es ist eine Art von Enthemmung zu sprechen. Die Menschen sind völlig enthemmt. Die meinen, wir leben in einem Rechtsstaat. Unsere Meinung ist natürlich gesichert durch die Meinungsfreiheit. Das ist auch gut so, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die glauben deshalb, dass sie alles schreiben dürfen und auch alles sagen dürfen, dass ich vergast werden soll, was man mit mir sonst alles zu tun haben muss, dass man mich demnächst irgendwo nachts abholen wird. Das sind ja Dinge, die nicht mehr so witzig sind. Vor allen Dingen, sie werden mit Klarnamen geschrieben. Das sind Menschen, die schreiben ihren Namen da unten drunter, ihren echten Namen. Was ist denn Ihr Eindruck? Bekommen Sie, wenn Sie von solchen E-Mails überschüttet werden und wenn Sie das so schildern, was Ihnen da an Hass entgegenschlägt, bekommen Sie da Hilfe, Unterstützung, zum Beispiel aus der Politik? Aus der Politik schon. Also gestern habe ich einige Rückmeldungen tatsächlich daraufhin bekommen. Ich fühle mich auch halbwegs geschützt, aber ich sage auch deshalb halbwegs und das möchte ich eben auch kritisieren, ohne jetzt in irgendwie eine Opferhaltung zu kommen, überhaupt nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wurde auch lange Zeit von Islamisten bedroht, aber nicht in dem Maße, das möchte ich auch hier sagen, weil mein vorheriges Buch eher eben quasi die Islamisten unter die Lupe genommen hat. Da hat die Polizei und unser Sicherheitsapparat das doch ein bisschen ernster genommen. Wenn ich das jetzt sage und ich sitze regelmäßig inzwischen und telefoniere auch regelmäßig mit unserem Staatsschutz, dann wird es so, ich will nicht sagen, nicht ernst genommen. Es wird schon ernst genommen, aber es wird nicht so ernst genommen, wie ich es gerne hätte. Weil ich glaube, man versteht diese Prozesse und diese Entwicklung innerhalb unserer Gesellschaft nicht. Mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, guck mal, was mit mir passiert, sondern guck mal, was im Moment überhaupt passiert und ich bin nur ein Beispiel davon. Das heißt, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, Sie sagen, der Terror, die Bedrohung, die von Islamisten ausgehen, die werden ernster genommen als der Terror von rechts? Ja, leider schon. Das ist im Moment meine subjektive Wahrnehmung. Die ist natürlich subjektiv, aber das ist das, was ich Ihnen mit der Beschäftigung mit beiden Rändern sozusagen durchaus sagen kann. Ja, wenn ich sage, ich werde von Islamisten, Dienstlagen und so weiter, weiß jeder ungefähr, wovon ich spreche. Das wird ernst genommen. Es werden Sachen geschrieben, der Polizeischutz wird angeordnet und so weiter. Wenn ich jetzt sage, ich werde da von rechts dauernd attackiert, von Rechten, also von Intellektuellen in diesem Land, die auch noch meinen, dass das witzig ist und dass man ruhig weitermachen kann mit dieser Stimmungsmache, dann heißt es, das ist Meinungsfreiheit, Frau Körner. Die Meinungsfreiheit ist doch abgedeckt hier in Deutschland. Ja, das stimmt. Aber man sieht irgendwie nicht, dass das immer schlimmer wird. Es wird dann beispielsweise auf eine Hassmail, die ich vorgestern bekommen habe, die übrigens mit Heil Hitler begann, gesagt, naja, wir haben den Mann tatsächlich ausfindig gemacht, was schon mal sehr gut ist. Eine Anzeige ist geschrieben, die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Aber wie gleichzeitig gesagt, wir haben den Mann gesprochen, der war total betrunken. Aber was will man mir denn damit sagen? Dass man, wenn man betrunken ist, ach so, dann darf man sowas sagen oder dann wird man nicht mehr so ernst genommen. Also das sind so Dinge, die lassen einen, da bin ich natürlich sensibel, klar, wenn es einen selbst betrifft. Aber das hört man dann in dem Moment, ehrlich gesagt, nicht so gerne. Was würden Sie denn sich wünschen? Was müsste passieren in Deutschland, damit sowas nicht mehr passiert? Dass darüber offen kommuniziert wird, dass wir in Teile unserer Bevölkerung, natürlich nicht wir alle als Deutsche, selbstverständlich nicht, dass Teile unserer Bevölkerung ein großes Problem mit Rassismus haben. Und das betrifft nicht nur Muslime. Ich kriege so viele Zuschriften inzwischen von Menschen deutsch-russischer Herkunft, polnischer Herkunft, jüdischer Religionszugehörigkeit. Menschen, die alle für Pluralismus einstehen, bekommen geballten Hass. Das ist ja schon, das sind ja nicht nur Einzelpersonen, das ist, ich nenne das auch im Buch, organisierten Hass. Das sind Netzwerke sozusagen, die einen wirklich heimsuchen, die sich untereinander abstimmen und dann zentral und koordiniert sozusagen Menschen belästigen, verunglimpfen, versuchen Angst zu machen, einschüchtern. Darüber versuche ich aufzuklären. Die Lehrerin und Buchautorin Lamia Kadur war das. Sie hat sich einen Namen gemacht als liberale Muslima in der deutschen Islamdebatte. Aber wegen einer Flut an Hassmails hat sie gestern ihren Schuldienst nicht quittiert, aber sich zumindest beurlauben lassen. Wir haben mit ihr darüber gesprochen. Vielen Dank, Frau Kadur, dass Sie sich Zeit genommen haben an diesem Donnerstagmorgen. Dankeschön.